Mittlerweile seine Warnung und die Folgen. Ja, der Landrat Stefan Pusch hatte zu einem Hintergrundgespräch mal eingeladen und hat das dann nochmal erklärt. Und Aussage von ihm war, er würde immer wieder so handeln. Hat dann auch ein bisschen mal die Chronologie erklärt. Das war also Folgendes. Das Polizeipräsidium Oberbayern hatte sich im Februar 2008 schon an die Kreispolizeibehörde hier in Heinsberg gemeldet, hatte Kontakt aufgenommen, hatte gefragt, ob der Mann Karl D. von Verwandten, die hier leben, aufgenommen werden könnte. Da, man musste natürlich die Adresse überprüfen, weil natürlich damit auch Auflagen genehmigt werden mussten. Und dann hat dieser Bruder, der hier lebt, gesagt, ja, er würde diesen Mann aufnehmen. Und dann im März 2008 wurden dann auch die ersten Führungsauflagen an die Kreispolizeibehörde hier in Heinsberg weitergegeben. Dann passierte monatelang nichts mehr, weil ja noch über die nachträgliche Sicherungsverwahrung dieses Sexualstraftäters verhandelt werden musste. So lange blieb der Mann in Haft bis halt zum 27. Februar diesen Jahres. Da entschied dann das Landgericht München, dass es keine nachträgliche Sicherungsverwahrung angeordnet wird und damit der Mann freikommen kann. Und in den folgenden Tagen, nur zwei Tage später, erschien er dann schon begleitet von drei Polizeiautos aus Bayern hier in Heinsberg. Und da hat der Landrat Stefan Pusch heute nochmal erklärt, dass er einfach auch durch Medien unter Druck gesetzt worden war, weil viele Boulevardjournalisten wussten, dass dieser Mann in den Kreis Heinsberg ziehen würde. Und da hat er gesagt, bevor die in Anführungszeichen die Bombe platzen lassen und die Bevölkerung darüber aufklären, wer hier lebt, mache ich das, gehe ich nach vorne, veröffentliche das. Und das nimmt er auch weiterhin auf seine Kappe und sagt, er hat auch richtig gehandelt, dadurch, dass er den Vornamen, Teile des Nachnamens, auch Teile und Auszüge des Strafregisters bekannt gegeben hat. Das würde er immer wieder so machen, um die Bevölkerung vor so einem Mann zu warnen. Nun hat der entlassene Straftäter mittlerweile öffentlich versichert, von ihm gehe keine Gefahr aus. Zeigt das irgendeine Art Wirkung, eine Beruhigung der Stimmung in Heinsberg? Täglich oder jeden Abend demonstrieren so rund 100 Menschen vor dem Haus dieses Straftäters, dieses früheren Straftäters. Das ist, wenn man mal bedenkt, dass in dieser Ortschaft 1400 Menschen leben, ja nur ein geringer Teil, und viele Demonstranten kommen auch mittlerweile von auswärts, sodass die Polizei eigentlich sagt, die Lage ist ruhiger geworden. Natürlich ist die Stimmung noch immer aufgeheizt, aber der Landrat ruft dann auch zur Besonnenheit auf, sagt, man kann diesen Mann jetzt keine Hetzjagd starten gegen diesen Mann, auch er hat seine Rechte, und das hat er auch nochmal ziemlich deutlich gesagt. Er hat gesagt, wenn Demonstranten drohen oder diesen Mann beleidigen, dann wird auch gegen sie ermittelt. Nun ist nachzulesen, dass auch Neonazis sich mittlerweile die aufgeheizte Stimmung im Ort zunutze machen würden. Wie sieht das aus? Ja, das ist ja die gängige Methode der NPD, dass immer wieder für solche Straftäter dann ja auch die Todesstrafe gefordert wird, dass man versucht, dann die Bürger auf die Seite der NPD zu bekommen. Das ist in Randerath misslungen. Man hatte am Samstag, hat die NPD eine sogenannte Mahnwache abgehalten mit 63 Personen. Da hat sich aber keiner vom der Bevölkerung aus Randerath dran beteiligt. Davon hat man sich distanziert und diese Demonstration wurde dann auch aufgelöst von der Polizei und sämtliche Teilnehmer wurden erkennungsdienstlich behandelt. Der Fall beschreibt ja ein Dilemma zwischen zwei Interessen, dem verurteilten Täter, der seine Strafe abgebüßt hat, und der Bevölkerung, die sich sorgt. Wie stellt sich die Politik dazu? Innenminister Wolf, FDP, hatte ja zunächst den Landrat verteidigt. Ja, hat ja erst gesagt, die Entscheidung von Stefan Pusch sei vertretbar gewesen, ist dann ja auch ein bisschen zurückgerudert, hat dann gesagt, man darf jetzt aber keine Hetzjagd gegen diesen Mann starten. Datenschützer sagen natürlich, dieser Mann, auch wenn er ein früherer Sexualstraftäter ist, hat ein Recht zur Resozialisierung. Die Persönlichkeitsrechte müssten eigentlich geschützt werden. Dazu hat sich auch Stefan Pusch geäußert. Sowohl für die Bevölkerung, wie auch für die Familie des Täters, wie auch für den Täter selber, ist die derzeitige Situation unerträglich. Ich sage mal, da fühle ich mich auch von Justiz und von Gesetzgebung hier als Landrat dieses Kreises etwas alleine gelassen. Wir können hier im Prinzip vor Ort jetzt gucken, wie wir eine Situation regeln, die eigentlich aus meiner Sicht an ganz anderer Stelle geregelt und gelöst werden müsste. Ja, der Buhmann ist für Stefan Pusch ganz klar Bundesinnenministerin Zypris beziehungsweise Bundesjustizministerin Zypris, die einfach keine Verschärfung dieser nachträglichen Sicherungsverwahrung bisher zugestimmt hat. Das fordert ja mittlerweile auch die Deutsche Kinderhilfe, die sagt, ein Mann wie Karl D., der einfach keine Therapie beginnen will, der gehöre weiter in Sicherungsverwahrung, weil er einfach keine Verbesserung seiner Situation herbeiführen will. Und wenn dann Gutachter auch noch sagen, dass es hochwahrscheinlich ist, dass es zu einem Rückfall kommt, dann gehört so ein Mann in die Sicherungsverwahrung. Aber derzeit ist die Gesetzeslage so konfus und so schwierig, dass einfach Gerichte nur ganz, ganz selten eine nachträgliche Sicherungsverwahrung verordnen können. Thomas Wenkert mit